بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Riyad Salihin. والمواساة أن يواسي غيره بنفسه والإيثار لا شك أنه أفضل والإيثار ينقسم إلى ثلاثة ممنوع ومكروه ومباح ممنوع مكروه ومباح Kann man jetzt hören? Und bei Skripler könnt ihr gut hören oder nicht? Dann die anderen, die nicht hören, die müssen raus und dann wieder rein. أما الممنوع هو أن تؤثر غيرك على ما يجب عليك شرعا يعني الذي يجب عليك ما تؤثر غيرك مثلا أنت يجب أن تحج فما تؤثر عليك غيرك وتتركه يحج عنك لأن الحج واجب عليك وقل لا والله لا خلي غيره يروح من مكان أو معك ماء يكفيك للوضوء ويأتي آخر يريد أن يتوضأ فتروح تعطيه الماء لوضوئك لا تأخذ أنت الماء وثم تعطيه إذا كان فضل في الماء فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام كل واحد صلي وبعدين لا أما القسم الثاني فهو يعني هناك من قال أنه مكروه قالوا في المستحبات ومنهم من قال أنه مباح مثل أن تؤثر غيرك في الصف يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الخير تنافس مع أخوانك ما تؤثرهم والقسم الثالث هو المباح أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي يعني في أمر غير عبادة فتؤثره معك طعام وأخوك جائع فتعطيه الطعام تريد تشرب شيء وتجد أخاك يريد أن يشرب ذلك الأمر فتعطيه هذا الأمر. فهذا هو الإيثار بارك الله فيك. قال تعالى في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجه إيثارهم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال، حتى أن بعضهم قال لأخيه المهاجر قال له: إن شئت أن أتنازل، أو عندي بيتين وزوجتين، إن شئت طلقت لك زوجة وإن شاءت نكحتها وأعطيتك بيتا. فكان المهاجر يقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ما كان يستغل هذه المسألة. وأما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أنه على الرغم من أن الإنسان يحب المال ولكنه يعطي لغيره، لليتيم والمسكين والأسير، لأنه محتاج أكثر منه. فالإيثار يا أخوة والمساواة تكون في مسائل الدنيا وفي المسائل الغير واجبة شرعا، ولا بس فيها في المسائل المستحبة، ولكن في مسائل الدين تنافس مع أخوانك في الخير، وحاول إذا استطعت أن تؤثر على نفسك. شوف الأنصار رضوان الله عليهم، يرحمكم الله، الأنصار رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم يعني تختسمون مع إخوانكم، فهم يعملون لكم وتقتسمون المحصول. فقالوا: لا، بل نعطيهم حقنا ويأخذوا كذلك النصف. ولذلك كان ضربوا مثلا في الإيثار وفي المواساة. بارك الله فيكم. Das geht in diesem Kapitel. Das geht über Altruismus. Hast du sowas gehört früher? Altruismus. Das ist neue Wort. Und nein, hier ist ohne. Und Tröstung. Aber Tröstung, das wissen wir, aber Altruismus, habt ihr von diesem Wort schon gehört? Ja. Ah? Tröstung eh, bis Altruismus. Altruismus. Egoismus, ja. Nicht öffentliche nur, sondern das ist was anderes. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das geht um diesen, dass man anderen Vorrang gibt. Das heißt, Altruismus ist anderen Vorrang gibt. Tröstung, anderen helfen und dass man anderen hilft, wenn sie Probleme haben, und ihnen es leichter macht und spricht. Das geht, barakallahu fikum, über dieses Thema, was natürlich wichtig ist in der Religion. Und zwar, wir sprechen hier von Leuten, die anderen, vorziehen. Andere vorziehen. Du brauchst etwas, dann gibst du das den anderen, trotz dass du das brauchst. Und das ist, barakallahu fikum, normalerweise drei Arten. Etwas, was eigentlich verboten ist. Etwas, was nicht erwünscht ist und etwas, was erlaubt ist. Erlaubt. Barakallahu fikum, was verboten ist. Du darfst nicht in den Pflichtthemen der Religion jemanden Vorrang geben oder vorziehen. Angenommen. Du musst Hajj machen, du musst pilgern. Und das ist Pflicht für dich. Du hast das Geld, du bist gesund, du kannst Hajj machen. Dann kommt eine Person und sagt, ja, ich möchte bitte Hajj machen. Dann sagst du ihm, ja, okay, ich wollte gerne Hajj machen, aber hier, bitte mach Hajj, du. Manche Leute sagen, schau mal, das ist gut, dass man sowas macht. Das stimmt nicht. Das ist nicht gut. Weil das ist deine Pflicht, dass du Hajj machst. Du kannst Hajj machen. Aber wenn du schon Hajj gemacht hast und du willst noch einmal zusätzlich Hajj machen und dann kommt eine Person und sagt, ja bitte, ich möchte Hajj machen, du hast schon Hajj gemacht. Dann hier, du kannst eventuell ihm sagen, okay. Aber wenn du selber die Pflichten nicht gemacht hast, dann nicht. Du hast Wasser und du musst Wudu nehmen. Und dieses Wasser ist nur genug für dich. Da kommt jemand und sagt, ich möchte auch Wudu. Dann gibst du ihm, nein. Erstmal machst du Wudu. Und wenn übrig bleibt, dann gibst du ihm. Was nicht erwünscht ist, oder bei manchen Gelehrten sagen auch, das ist, ich meine, du kannst das machen, aber lieber nicht. Das ist zum Beispiel, wenn die Reihe zum Gebet aufsteht und du gibst jemanden, du sagst ihm, naja, gehst du in die erste Reihe. Obwohl du bist geeignet, in der ersten Reihe zu stehen. Deshalb das ist unerwünscht. Was erlaubt ist, das sind Themen der Dunya. Themen der Dunya. Zum Beispiel, du willst was essen und dein Bruder hat nichts zum Essen, du gibst ihm. Oder du willst was tun und dein Bruder will das tun in Dunya, dann gibst du ihm Vorrang. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, sie geben ihnen den Vorzug vor sich selbst, auch wenn sie selbst unter Entbehrungen leiden. Und Allah sagt, sinngemäß übersetzt, das ist Surah 59,9, das wird Al-Hashr. Dann die zweite, das ist Barakallahu fikum, die Surah 76, Surah Al-Insan, die Ayat 8 und 9, die Ayat 8 und 9. Und sie geben das, was sie selber begehren, einem Bedürftigen, einer Weisen und einem Gefangenen zur Speise. Und sie sagen, für wahr, wir speisen euch um Allahs Willen. Wir wollen keine Belohnung von euch und keinen Dank. Das geht hier in der ersten Ayah von Surat al-Hashr. Das bedeutet, diejenigen, die den anderen Vorzug geben, trotz dass sie unter Entbehrungen leiden, das sind barakallahu fikum die Ansar. Al-Ansar radhiyallahu alayhim. Sie haben nicht viel gehabt und trotzdem haben sie ihren Brüdern aus Mekka, Al-Muhajirun, das wird die Auswanderer, die haben ihnen alles gegeben. Einer von ihnen ging zu Abdurrahman ibn Auf und er sagte ihm, schau mal, ich habe zwei Frauen und ich habe zwei Häuser. Ich gebe dir ein Haus und ich lasse mich von einer Frau scheiden. Und wenn sie will, dann kannst du sie heiraten. Abdurrahman ibn Auf, aber der hat das nicht ausgenutzt oder sozusagen als Gewinn angesehen. Der hat ihm gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala dein Vermögen und dein deine Familie segnen, aber zeig mir, wo der Markt ist. Das ist lieber, ich arbeite allein und ich nehme nicht. Deshalb diese Leute von Ansar, die waren so, dass sie selber im Not waren, dass sie selber nicht viel gehabt haben, aber die haben ihren Brüdern alles gegeben. Sie haben ihre Brüder empfangen, sie haben ihnen zum Essen, zum Trinken gegeben, zum Wohnen gegeben, sie haben ihnen alles gegeben. Und in einer, subhanallah, in einem Erlebnis, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn, das war nach Khaybar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir haben jetzt Khaybar befreit und vielleicht euren Anteil könnt ihr mit euren Brüdern teilen. Und eure Brüder werden bei euch arbeiten und dann könnt ihr auch die Ernte teilen. Sie haben ihm gesagt, schau mal, o Prophet, sie können, das wird Al-Muhajiru, sie können die ganze, das Ganze von Khaybar nehmen. Und wenn sie wollen, auch geben wir ihnen unser Anteil. Und sie brauchen auch bei uns nicht so arbeiten. Wir teilen mit ihnen alles, was wir haben. Ohne dass sie was machen, wir teilen. Weil das am Anfang vom Islam, barakallahu fikum, diese Brüderschaft unter Al-Muhajirun, Al-Ansar, unter Auswanderern und Empfängern, das war auch, dass sie voneinander erbten. Das war stärker als deine Beziehung zu deinem Bruder mit Blut. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Leute gelobt, subhanahu wa ta'ala, in vielen Ayah. Das heißt, trösten, du kannst deinen Bruder trösten mit einem Wort, mit einer Handlung. Und du kannst deinem Bruder Vorrang geben. Du kannst deinem Bruder Vorrang oder Vorzug, können wir auch sagen, geben, trotz dass du das willst, aber das ist Altruismus, barakallahu fikum, und das hat Allah subhanahu wa ta'ala gelobt. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, inni majhud, فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراجة وأريه أننا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين ينجائعين فلما أصبحا غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة الله سبحانه وتعالى عجب لهذا الشيء سبحانه وتعالى هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا مجهد من الفقر والجوع ما عندي شيء وأتى ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى 9 بيوت قال لهم عندكم شيء ما عندنا إلا مي ما في فقط ماء سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزاد الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما عندي شيء من يضيف الرجل ما في يضيف فقط ماء فأحد الصحابة رضي الله عليه من الأنصار قال أنا فشوف الذي فعله قال لا عندك أكل قالت ما عندي إلا طعام الأولاد قال نوميا واجعلي أنه نحن نأكل واطفئ السراج فتركوه يأكل سبحان الله وهما باتا طاويين يعني جائعين. فقال لقد عجب سبحان الله لقد عجب النبي الله سبحانه وتعالى عجب لصنيعكم بضيفكما البارح. الحديث عن البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة، أولها بارك الله فيكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهد في هذه الدنيا صلوات ربي وسلامه. طبعا شوفوا حالنا اليوم، يعني ما في زهد إنما إلا عند القليل، إلا عند من رحم الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهد فعلا، ما عنده إلا ما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إلى الدنيا، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء لما أعطاها للكافر. قال ابن القيم لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لم يسقي منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يعني هي أقل، لا تساوي عند الله. وفي الحديث لو كانت الدنيا بشيء لما لو كانت الدنيا تساوي أكثر من جناح بعوضة لما أعطى الله سبحانه وتعالى لكافر شربة ماء منها، ولكن هي ليست عند الله فهي أحقر من جناح بعوضة. الأمر الثاني تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحسن هذا الأدب. ثالثا أنه يجوز عرض الضيافة على الناس، يعني إذا أنت ما كنت تستطيع تضيف أحد فتقول للناس من يستطيع يضيف ضيفي، ما في مشكلة. رابعا الإيثار، وهو في أنه قال لزوجته، قال لها إجا أطفئ السراج، فد يعني السراج ونحن نجعلين نأكله. خامسا لا ينبغي أن يشعر الضيف أن المضيف قد من عليه أو يعني يأخذها عليه كذا، أنا فعلت لك وعملت وكذا. سادسا يجوز للضيف أن يؤثر المضيف عفوا أن يؤثر الضيف على عائلته، وهذا من الأحوال النادرة وليس دائما بارك الله فيك. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف أو كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة عند البخاري ومسلم. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يكفي الثمانية. لذلك لو جاء اثنان بطعامه واثنان بطعامهم لكفى ثمانية، هم أربعة ولكن يكفي ثمانية لأنه يبارك في هذا الطعام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا كله من باب يعني شوف بارك الله لهما في الطعام بحيث أن الضيف كان راضيا في هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضي الله عليه برichtet. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم und sagte: Ich bin erschöpft und hungrig. gemacht hat. Natürlich, Barakallahu fikum, das ist sehr schwer, dass man wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die haben nur Wasser zu Hause. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer kann meinen Gast aufnehmen? Ein Ansari, sagte ich. Ich mache das. Und der Ansari selber, Ansari bedeutet aus Medina, der hat nichts gehabt. Dann sagte er, der hat selber nichts gehabt. Der ist zu seiner Frau gegangen, der hat ihr gesagt, haben wir jetzt zum Essen da? Sie sagt, wir haben nicht außer das Essen von den Kindern. Der hat gesagt, schau mal, lenke die Kinder vom Essen ab, lenke sie vom Essen ab, lass sie schlafen, und wenn der Mann kommt, dann mach die Lampe aus. Das war diese von damals mit Kerosinlampen. Mach das aus und mach so, als ob wir essen würden. Und dieser Gast ist. Der Gast hat gegessen und der Mann zum Propheten. Der Prophet sagte, Allah bewunderte euch diesbezüglich, was ihr gestern gemacht habt. Das wird dieser Mann hat auf Essen, er, seine Frau und seine Kinder, sie verzichten auf Essen, damit sie einen Gast empfangen. Und das ist ein Sinn, was viele Leute nicht verstehen. Früher, die Araber, die waren so von Gastfreundlichkeit. Es gab einen Araber, der hieß Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i. Sein Sohn hat einmal einen Hund, eine Hündin, der hat sie so verdammt und er wollte sich schlagen. Der sagte ihm, mach das nicht! Diese Hündin macht uns Gutes. In der Nacht bellt sie und wenn die Leute, die auf der Reise sind, das hören, die kommen zu uns, damit sie bei uns essen. Damit sie bei uns essen. Und es ist bekannt, dass einige von ihnen, sie haben ihr eigenes Pferd geschlachtet, was war für sie Pferd, war sozusagen die Ehre. Der hat sein Pferd geschlachtet, damit die Leute bei ihm essen. Und bei anderen, wenn jemand zu ihnen kommt und der verlangt von ihnen etwas, dann gibt es nicht, dass sie Nein sagen. Und es gab eine Sache bei den Arabern, subhanallah, bis heute gibt es. Die geben dir etwas zu trinken. Wenn du das auf den Boden tust und du trinkst nicht, dann wissen sie, du willst was. Dann sagt er dir, trink und alles, was du willst, bekommst. Egal, was du verlangst, bekommst. Egal. Die geben dir, dass es ihre Ehre ist, sozusagen. So waren sie vor dem Islam. Dann kam der Islam, der hat das bestätigt, dass man gastfreundlich sein sollte. Und dann hier, die Erziehung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sieht man, dass der Ansari bereit ist, hungrig, ohne Essen, ohne zu trinken, zu schlafen, aber sein Gast kann natürlich ruhig schlafen. Der Mann hat Hunger und er war erschöpft und er war Gast. Der Prophet sallam, könnte ihm nicht geben. Wasser, die kann ihm nicht geben. Und das ist der Beweis, du kannst, wenn du Gast bekommst, du kannst selber nicht empfangen, dann kannst du deinen Brüdern sagen, wer kann meinen Gast empfangen? Es ist kein Problem. Und auch, Barakallahu fikum, schaut mal, wie die Sahaba mit dem Propheten sallam waren, was sie von Erziehung bekommen haben. Man kann natürlich auch, normalerweise, wenn deine Kinder kein Essen haben, dann gibst du erstmal deine Kinder Essen. Aber in so einem Fall, das ist Ausnahmefall, der Mann war hungrig, von Weitem gekommen, die Kinder können bis zum nächsten Tag warten, aber dieser Mann, deine Lage war, das war wichtiger erstmal, dass man dem Mann etwas zum Essen, zum Trinken gibt. Und das ist hier natürlich, Barakallahu fikum, dass man anderen Vorzug gibt, der Ansari hat nicht gegessen, seine Frau nicht, und sie haben den Mann. Und das Schöne ist, was die Frau gemacht hat. Sie hat das Licht ausgemacht, damit der Ansari denkt, die essen mit, aber sie essen nicht. Aber der denkt, die essen und dass das Essen viel ist und so weiter. Und man darf nicht den Leuten dann, wenn man ihnen was Gutes gemacht hat, dann danach ihnen sagen, ja, ich habe dir Essen gegeben, ja. Ich sage, du warst bei mir, ja, weil wir haben das und das gemacht. Und Al-Ansari hat das nicht erzählt. Allahu Akbar. Der Ansari hat das nicht erzählt. Allah hat den Propheten offenbart. Wie könnte der Prophet sallam wissen, was bei Al-Ansari ist? Am frühen Morgen sagt ihm der Prophet sallam, Allah bewunderte euch, was ihr gemacht habt. Gestern Nacht. Das heißt, Allah hat ihm Offenbarung gegeben, dass die Sache so was ist. Und hier gibt es auch Sifa, das heißt Sifa, dass Allah subhanahu wa ta'ala ya'ajab, das wird Allah subhanahu wa ta'ala bewundert. Etwas, und das ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch barakallahu fikum, etwas subhanallah. Schaut mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Führer der Muslime, der Gesandte Allahs, der beste überhaupt Mensch. Und der hat kein Essen bei sich zu Hause, nur Wasser. Deshalb, ihr sollt nicht denken, wenn jemand reich ist oder wenn jemand viel hat, dass diese Person besser ist als die anderen. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn diese Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala Wert von Flügel von einer Mücke wäre, hätte er einem Kafir kein Schluck Wasser gegeben. Aber diese Dunya, die ganze Dunya, ganze Welt, das ist nicht wert wie Flügel von einer Mücke bei Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte immer an Akhira denken. Aber natürlich, wer von uns kann das erreichen, diese Eigenschaft, dass man so handelt wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die anderen Überlieferungen, barakallahu fikum, die sind, dass man weiß, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas segnet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas segnet, dann wird das Essen von einer Person für zwei genügen. Und von zwei bis drei, für vier und für vier, acht. Das heißt, barakallahu fi jazakallahu khairan, wenn Allah subhanahu wa ta'ala segnet, dann wird genug sein. Du sollst nicht gierig sein in diesem Leben. Und du sollst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt, aber du sollst auf dem richtigen Weg des Islam bleiben, so wird Allah subhanahu wa ta'ala von dir annehmen und wird Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Woher kommt der Gast von dir so? Der war so, man weiß nicht.